Das Ö1 Hörspiel. Vor 3 Jahren schrieb die Autorin und Journalistin Manuela Tomic ihr erstes Hörspiel, ein Liebesdrama. 5 Minuten lang. Sie reichte es beim Ö1-Kurzhörspielwettbewerb Track 5 ein und gewann den 2. Platz. So lernte sie den Hörspielregisseur Andreas Jungwirth kennen und realisierte mit ihm ihr erstes Langhörspiel, Blasse Stunden, Bliedi Sati, das wir Ihnen heute präsentieren. Er hat das wirklich mit mir from the scratch oder vom Anfang gemacht. Es war ein längerer Prozess, in dem wir uns vorgetastet haben und die Grundlage waren Kolumnen von mir, die in der Wochenzeitung Die Furche erschienen sind, wo ich mit schwarzem Humor über meine Familiengeschichte schreibe, meine Großeltern, die in Bosnien leben, wir, also die 3. Generation, die in Österreich lebt und meine Eltern, die da so ein bisschen zerrissen sind, also weder in Österreich noch in Bosnien beheimatet sind. Die Anekdoten aus den Kolumnen bettete sie für das Hörspiel in die Rahmenhandlung einer Autofahrt ein. In einem Art Road-Hörspiel, wie sie sagt, begleiten wir eine Familie von Österreich nach Bosnien und Herzegowina zum Begräbnis des Großvaters. Die lange Reise ruft Erinnerungen an Kindheit, Flucht und an den Krieg in Jugoslawien wach. Die Kolumnen haben mir sehr geholfen als Grundlage, um sich eben zu erinnern und auch Anekdoten zu erzählen. Man muss aber sagen, dass das Hörspiel tatsächlich bei mir nochmal etwas anderes angeregt hat. Ich würde sagen, etwas Düsteres, also einfach das Trauma des Krieges, die Erinnerungen, die einen heimsuchen, die Frage, dass die Lebensgeschichte so einen Bruch hat, also dass der Krieg das wie so in 2 Teile schneidet und es da nur ein Davor und ein Danach gibt. Und diese beiden Teile wollen sich nicht so gut miteinander verbinden. Wie man damit umgeht, ist etwas, das ich tatsächlich versucht habe, im Hörspiel rüberzubringen, während die Kolumnen so Anekdoten für sich sind, die auch vielleicht auch noch humoristischer sind, sage ich jetzt mal, obwohl der Humor im Hörspiel auch nicht zu kurz kommt. Das Hörspiel ist autobiografisch, erzählt Manuela Tomic, die in Sarajevo geboren wurde und als Kind mit ihrer Familie vor dem Bosnienkrieg floh. Sie kennt diese nicht enden wollenden Autofahrten mit dem Vater am Steuer, der immer wieder aus dem Sekundenschlaf gerissen werden musste, aus eigener Erfahrung. Der Sekundenschlaf ist einerseits auch irgendwie das Zeichen einer Übermüdung, einer Überforderung vom Leben oder von den Aufgaben, die man dann tagtäglich zu erfüllen hat, aber auch irgendwie ein Schlaf, der einen in Reflexionen bringt oder in Abgründe, in Erinnerungen, an die man sich eigentlich gar nicht erinnern möchte oder an unmittelbare Ängste. Und deswegen ist der Schlaf auch wichtig in diesem Hörspiel. Noch dazu, wenn der Vater als Lkw-Fahrer den Schlaf ja, wie es heißt, perfektionieren muss und sogar der Schlaf zu etwas wird, was man in Portionen genießen kann sozusagen. Hören Sie nun Blasse Stunden, Bliedi Sati von Manuela Tomic, 2-sprachig auf Deutsch und Serbo-Kroatisch. Kako vrijeme teče, a? Vaš dedo je umro. Oja upa iz tud. Nije rat. Sjećanje je prouzrokovalo smrt dede Ive. Nicht der Krieg. Das Erinnern hat dedo Ivo verstorben gemacht. Sad mrtvi dedo Ivo leži upravo u Bosni. Nun liegt der tote Dedo Ivo ausgerechnet in Bosnien. Er liegt im falschen Land, das für mich keine Sprache übrig hat. Leži? Leži u pogrešnoj zemlji. Zemlji? Zemlji. Koja za mene? Mama, koja za mene više nema... Yes, Jezika? Jezika. Odlično, super. Jezik se potrošio. Die Sprache hat sich verbraucht. Es ist am besten zu schweigen. Najbolje da šutimo. Blasse Stunden, Bliedi Sati von Manuela Tomic. Es ist 3 Uhr nachts gewesen. Ich habe genickt, stumm. Bin in den Völkermarkt ins Auto gestiegen und habe gewusst, dass wir fahren müssen. Und ankommen. Im falschen Land. Jänner 1998. Damals war ich 7 Jahre alt. Vater hat sich in diesem Jahr eingerichtet. Er hat ein Bett gekauft, einen Tisch und einen Stuhl, hat den Raum abgedunkelt und 1998 nie wieder verlassen. Jänner 1998. Und immer Jänner 1998. Vražije cipale, zar je to moguće? Smiri se. Ma ne mogu se smiriti, kupi baš uvijek onaj jedan par koji ne paše, baš ono kada pa rekli sam ti u radnji da probaš 2 puta. In der falschen Sprache haben Vaters Wörter wie erfunden geklungen. Ma ne slušaj, šta ćem ja, pa tak je život, nije ovo neki Mickey Mouse, ovo je tako kako život jest. I onda je kupi se cipale, kupi sam neke cipale koje ne pašu. Smiri se. Mutter hat unser schwarzes Gewand in den Nacht gepackt. Smiri se. Vater hat sich die steifen Lackschuhe geschnürt, die ihn nun schmerzen. Mutter blickt Vater blass an. Berührt sein zitterndes Knie. Jeli spavaju djeca? Mira? Meine Schwester Danka war damals 1 Jahr alt. Stavl sam jastuke, smiri se. Danka? Tiše, tiše, spavaju jedna sam jedna. Vater macht das, was er am besten kann. Als LKW-König im Kreis fahren. 7,5 Tonnen. Mein Dreiachser schlittert. Die Schneeketten schleudern. Meine Augen, aufgewickelte Fäden, Spuren schauen, die weißen Straßen. Probudise! Wach auf! Wach auf! Vater reißt die Augen auf. Willst du uns umbringen? Sekundenschlaf. Im LKW oder im Familienwagen, auf dem Weg nach Frankfurt oder nach Kreschewo. Wer weiß das schon so genau? Ich schalte den Discman ein. Nach 1,5 Stunden sind meine Lieder noch zu nervös, um zu schlafen. Ich sehe, wie sich Vater einreiht, sehe Straßenschilder mit PKW- und LKW-Zeichen, ein Stoppschild und eine große himmelblaue Tafel mit der Aufschrift Republik Österreich, eingekreist von 12 gelben Sternen. Zuerst ist der österreichische Grenzpolizist ein kleiner, schwarzer Punkt in der schneebedeckten Straße. Doch je näher wir kommen, desto größer wird seine Figur. Mit der Waffe und dem Knüppel. Hier, die Pässe, nimm sie. Wo soll ich sie denn jetzt hin tun? Ich kann sie nicht. Ich muss sie nicht herzeigen, du sollst sie kurz behalten. Uzmi pasoše, pokaži. Ma čekaj, Volo, ich bin doch in der Schlange, was statt hier? Neću da ih gledam u oču. Uzmi ti, tim pokaži. Ti to bolje radiš. Nemaš pasoše. Evo ti pasoše, tim pokaži. Gut, weil du es nicht kannst. S pasošem imaš samo nevolje. Ja sam spalio svoj. Mit einem Pass hast du nur Probleme. Neću ti više dolaz posjećivat, sine mi. Ich habe meinen verbrannt. Daleko mi ta nova zemlja. Ich komm dich nicht mehr besuchen, mein Sohn. Zu weit entfernt ist mir dieses neue Land. Ljudi su magarci. Die Menschen sind Esel. Lieber bleibe ich hier in Bosnien. Entschuldigt, kann ich das nochmal haben? Das ist ein bisschen zu schnell. Ljudi su magarci. Die Menschen sind Esel. Radije ću ostati ovdje u Bosni sa svojim kokoškama i svinjama. Ich bleibe lieber hier in Bosnien bei meinen Hühnern und Schweinen. Kako mi je lijepa mala Mira. Wie schön die kleine Mira ist. Strankinja u mojim očima. Eine Fremde in meinen Augen. Sad je Austrijanka. Jetzt ist sie Österreicherin. Pazi me na nju. Pass auf sie auf. Wenn ich heute auf Urlaub fahre, strecke ich dem Beamten meinen Pass entgegen und blicke aus dem Zugfenster. Es gibt Routen, die mir die Angst fernhalten. Italien, Frankreich, England. Doch bei der Rückfahrt überkommt mich jedes Mal die Angst in Wellen. stehen wir vor der österreichischen Grenze, beginnen meine Hände zu schwitzen. Was, wenn ich nicht nach Hause kann? Man muss den Polizisten bei Grenzkontrollen direkt in die Augen sehen. Dann sehen sie, dass man sich nicht fürchtet. Und sie können prüfen, ob man derjenige ist, der man auf diesem Bild angibt zu sein. Oder auch nur... Er verkneift es sich? Aus Unlust. Aus Müdigkeit. Oder einfach nur, weil jetzt nicht der richtige Tag dafür ist. Wie mechanisch gibt Vater die Pässe ab, drückt mit seinen Händen das Lenkrad ganz fest. Ich weiß. Nicht immer soll man kommunistische Reden schwingen. Vater hat nach dem Krieg vieles hinuntergeschluckt. Er hat aufgehört, sich für Politik zu interessieren, die Nachrichten zu lesen. Er weiß, dass er es nicht besser weiß. Dass die Menschen, die ihren einfachen Alltag lebten, keine Lust auf einen Krieg hatten. Dass Dedo Ivo vom Krieg zuckerkrank geworden ist. Dass der Zusammenhalt in Jugoslawien am Ende erlogen war. Dass das Logo Jugoslawien am Ende war eine Lüge. Dass sein österreichischer Nachbar ihn nie auf einen Kaffee einladen wird. Dass er seine Tochter nicht mehr versteht. Aber was kann ein Mann tun? Er kann sich einsperren. In einem Jahr, in dem der Krieg noch nicht lange her ist und das Ankommen im falschen Land noch nicht begonnen hat. Im neuen Jahr, in dem Dedo Ivo nur einen Monat lang leben sollte. 1998. In einem Jahr, in dem uns die Erinnerung noch nicht vollständig begraben hatte. Trebelt die Pause. Ich brauche keine Pause. Eide Moment ist deine Pumpe so mal. Ich werde meine Pause brauchen. Bett ist genug, samo das Klappe schotsche, wie das Klappe heute schotsche, du quasi. Nisam umur am Kalle. Ich bin nicht müde. Um 7 Uhr früh hört es zu schneien auf. Dedo Ivo ist noch immer tot. Am slowenisch-kroatischen Grenzübertritt sehe ich den Polizisten direkt in die Augen. Menschen mit Plastiksäcken und dicken Jacken überqueren die Grenze in die andere Richtung. Sie waren wohl im neuen Nachbarland günstig einkaufen. Einer Frau mit Schürze und Kopftuch platzt beim Vorzeigen ihres Passes der Plastiksack. Marmelade, ein Streichkäse und Brotstücke verteilen sich vor den Füßen des Beamten. Als wir weiterfahren, blicke ich in den Rückspiegel. Kleine weiße Stoppel blitzen auf Vaters Kinn. Dahinter die Frau mit der Marmelade, die jetzt immer kleiner wird. Sie gestikuliert wild. Dann verschwindet sie aus unserem Rückspiegel. Im Außenspiegel bewegt Mutter ihre Lippen, ihre Worte im toten Winkel. Während Vater die Waschdüsen betätigt und sich in meiner Nase wieder dieser beißende Geruch ausbreitet. Eine Mischung aus Eiszucker, Desinfektionsmittel und Klostein. Der Geruch deiner Kindheit. Kinderlieder in der neuen Sprache. Wie schön du singst. Weißt du noch, wie ich in der Kirche den Hirten gespielt habe? Ich glaube nicht an Gott. Und ich habe nichts verstanden. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Die Welt ist voller Gauner. Wann wirst du ankommen? Ich werde im Kreis fahren. Mir ist schlecht. Was? Meine Jemuka. Öffne die Fenster, mir ist schlecht. Jetzt muss ich Trebeli rein geskrennt. Možda ona druga cesta bolja. Imamo li dosta para? Jesi li ponijela djeci čokoladu? Imamo li dosta gola? Fragen als Ping-Pong gespielt. Verwinkelt und voller Schlaglöcher. Vor allem kurvig. Kommen immer dann, wenn Vater und Mutter müde werden, wenn sie an sich selbst zweifeln. Ej, moj sine, sjećaš li se kako sam našao tvoju ženu? Erinnerst du dich, wie ich deine Frau gefunden habe? Und sie ins Gasthaus geführt habe? Bila je tako mlada. Sie war so jung. Tako bolesna. Und so krank. Srušila se, stalno se rušila kao duh. Sie ist ständig umgefallen, wie ein Geist. Mislio sam da joj Bog ne može pomoći. Ich hab gedacht, nur Gott kann ihr helfen. Onda su joj doktori razrezali želudac i ponovo ga zašili. I sve je bilo opet u redu. Dann haben sie die Ärzte am Magen operiert, aufgeschnitten und alles wieder zusammengenäht. Alles war in Ordnung. Zacrvenila se. Sie hatte wieder rosige Farbe auf den Wangen. I ostala. Und ist geblieben. Und ich bin geblieben. In der du Ivos Gastas hat es begonnen. Die Liebe meiner Eltern. Und der Krieg. Die Muslime, die Kroaten und die Serben haben aufgehört, miteinander zu sprechen. Im Gasthaus ist es immer leiser geworden. Bis zum großen Knall. Und Dedo Ivo musste 4 Jahre im Krieg leben und 4 Jahre nach dem Krieg weiterleben. Und er hat den Umprofor-Soldaten Schweinefleisch serviert, Slivovitz und Krautsalat. Daneben sind Witwen und Veteranen gehockt mit ihren ausgedauerten Gesichtern, die nach nichts mehr verlangt haben. Nur auf ihren alten, ungültigen jugoslawischen Pässen war noch ein Gesichtsausdruck zu erkennen. Man muss den Polizisten direkt in die Augen blicken. Dann sehen sie, wer man ist oder was von einem noch übrig geblieben ist. Vater hält auf einem leeren Parkplatz vor Zagreb. Der Morgen schläft noch, eingedeckt in Nebel, der uns die Sicht versperrt. Seit 20 Minuten schläft auch Vater auf dem Parkplatz. Als LKW-Fahrer hat er den Schlaf perfektioniert. Immer nur kurz, damit die nächste Ladung auch pünktlich ankommt. Doch auf dem Parkplatz schläft er wie ein Toter. Wie Dedo Ivo, der jetzt für immer schlafen wird. Beide haben den Kopf zum Schlafen nach vorne abgelegt. Vater aufs Lenkrad und Dedo Ivo auf den Esstisch. Beide haben diesen Kopf an ihrem rechten Unterarm angelehnt. Beide haben nur im Schlaf unbesorgt ausgesehen, wenn ihre Stirn zu schwach war, um Sorgenfalten zu machen. Die Mundwinkel sind schräg nach unten gefallen, sodass der Saber geronnen ist, den sie ansonsten hinuntergeschluckt haben. Wie die Worte, die sie nie gesagt haben. Otkinute noge. Pored lubenica. Razderana crijeva. Pored paprike i krastavaca. Torbice napunjene zemljom. Pored maca. Cice mace. I posvuda te cipele. Ich lausche Dedo Ivos Worten. Dječje cipele. Kaubojke i štikle, razbacane po Und ich denke an den Krieg. Wenn wir an den Krieg denken, flüchten wir uns in Spiegel und erzählen alles rückwärts und noch einmal von vorne. Der Krieg bleibt für immer der Ausgangspunkt aller Erinnerungen und unserer Geschichten. Sie teilen sich in ein Davor und ein Danach. So als wäre das eigene Leben zersägt, als könne man die beiden Teile nie wieder miteinander verbinden. Wir sehen alles durch ihn hindurch. Der Krieg spiegelt uns. Und wir reflektieren seine Schatten in uns. Er hat uns Brillen aufgesetzt, die wir nie wieder abnehmen werden. Und ich denke an die Häuser, zu denen wir noch kommen werden. Die Häuser mit Einschusslöchern in der verlassenen Landschaft. Rupe od metaka su nas izdale. Wenn ich mich an Dedo Ivo erinnere, erzählt er auf Deutsch. Nur für dich, mein Liebes. Opa, Was siehst du? Ich sehe Menschenstücke und immer mehr davon. Mein Gasthaus, eine Fleischerei. Verbandszeug wie Schnee, der auf blutgetränkte Körper fällt. Mit der Mistschaufel Menschenreste wegbringen. Boden wischen. Wasser holen. Die Verletzten wiehern aus allen Löchern. Körperlose Schreie bei Tag und bei Nacht. Zdravko, der junge Mann auf dem Feldbett da links. Vor wenigen Monaten hat der Milica die Nachbarstochter ausgeführt. Hier, in meinem Gasthaus. Er wollte sie heiraten. Nun ist Milica schwanger und er liegt in diesem Lazarett. Verwundet und ohne Identität. Er sieht seinen Namen im Blut davonschwimmen. Sein Kopf zuckt planlos nach links, dann nach rechts. Ich hole Raki aus dem Magazin, gehe zum Soldaten und gebe ihm einen Schluck zu trinken. Ein letzter Genuss oder das, was von Jugoslawien übrig geblieben ist. Er trinkt gierig, kurz reißt er die Augen energisch auf. Dann fällt er wieder auf die Bahre zurück. Ich halte seine Hand. Nie dachte ich, dass dieser Tag enden wird. Jetzt sitzen wir auf den Leichenbergen, trinken und essen wieder, weil wir das müssen. Nur das Feiern ist überflüssig geworden. Trotzdem tanzen wir neben den Einbeinigen, den Toten und den Ungeborenen auf jeder Hochzeit. Von der Seite schielen die Einschusslöcher wie Pupillen auf uns herab. Als könnten wir je vergessen. Sie haben uns verraten. Und heute habe ich einen Druck in der Brust. Jeden Morgen nach dem Aufstehen, diese Flachatmung. Mein Arzt hat mir strengstens angeordnet, nur noch Fisch zu essen, wegen meines Zuckers. Fisch? Da gehe ich doch zugrunde. Ich proste Zdravko zu. Bald werde ich ihn wiedersehen. Ich werde sie alle wiedersehen. Dedo Ivo war ein Perfektionist, ein echter Chef. Er konnte mit Geld umgehen, nicht so wie dein Vater. Sjećaš se? Erinnerst du dich? Weißt du, wo Dedo Ivo das Geld versteckt hat? Natürlich weiß ich das. Im Radio. In seinem Gasthaus hat Dedo Ivo jeden Abend jugoslawische Dinar geschlichtet. In Unterhemd und Unterhose ist er am Küchentisch gesessen, hat sein altes Radio zerlegt, um die Scheine dort zu horten. Bald darauf wurden die Dinar wertlos, Dedo Ivos Gasthaus zum Lazarett und dein Vater zum Spieler. Warum wurde Vater zum Spieler? Fahren wir weiter. Vater schrickt aus dem Schlaf auf. Ach, welches Jahr ist heute? Dedo Ivo ist tot. Ich werde nicht weinen. Weil auch Dedo Ivo nie geweint hat. Ich muss mir noch die Beine vertreten, bevor wir losfahren. Auf dem Parkplatz spielt ein kleiner Bub Fußball. Er hat kein Stadion und keine Gegner. Als ich aussteige, rollt mir sein gelber Ball mit Fröschen vor die Füße. Der Bub und die Frösche schauen mich verschämt an. Schieß ihn doch zurück. Evoga! Sjećaš se? Als euer Cousin mit dem Fußball unsere teure Wanduhr aus Marmor zerschlagen hat. Koja Dedo Ivo hat geschrien. Filipe, jesi li Isan ili Ajvan? Bist du ein Mensch oder ein wildes Tier? In Bosnien sind Gut und Böse nur schwer zu unterscheiden. Und Ajvan kann auch etwas Gutes bedeuten, eine abenteuerliche Unerschrockenheit. Wenn du mir etwas sagst, ich fahre wie ein Ajvan. Vielleicht brauchen wir Jugoslawen den Isan, um uns von dem Schrecken des Krieges zu lösen. Denn damals waren einige ein Ajvan oder ein Isan, wenn sie von sich selbst sprachen, aber nicht sich meinten. Die Schuld kennt nur die dritte Person. Dedo Ivo sagte immer, Isan nisam nije pametan. Der Mensch wisse, es doch auch nicht besser? Isan, also wenn der Mensch wisse, ja, das kannst du so nicht, Isan, er ist selbst an und für sich, also als für sich auch nicht klug, also auch nicht allwissend, oder, Isan ist der Mensch, aber nicht jener, der wir zu sein glauben. Es ist jener Geist, der in unseren Seelen wohnt. Führst du manchmal Selbstgespräche, Mira? Sehr oft. Dann sprichst du zum Isan. Der Isan ist der, den du fragst, indem du dich selbst fragst. Durch den Isan wissen wir, dass wir zwei sind. Nie alleine, dass wir sind. Er ist kein Gott, keine Seele. Er ist einfach nur der Mensch in uns. Und jeder hat ihn. Und wo ist Dedo Ivus Isan jetzt? Bei ihm. Damit er nicht alleine ist und jemanden zu reden hat. Da, wo alle Schlafenden wach sind und die Wachen schlafen, reden nur noch die Isane miteinander. Wir fahren auf den endlosen Straßen vorbei an Schafherden. Die Schafe durchdringen mit ihrem Blick jede Fensterscheibe. Was haben sie gesehen? Können sie sich erinnern? Wem gehören sie? Warum sind Dedo Ivus Dinar heute wertlos? Was für ein Jahr ist heute? Warum ist Vater zum Spieler geworden? Eines Tages hat mich Vater angerufen, ich soll schnell nach Hause kommen. Дочкуч, brzo. Reci mi odmah, šta se desilo? Objasniću ti kad uđeš. Ne mogu sada pričati. Zu Hause hat er sich seine Bartstoppel gerieben und mir zugeflüstert. Ich habe Geld verspielt. Wie viel? Viel. Der Ivan war in den gefahren? Du musst verstehen, nach der Flucht wurde unser Koffer mit D-Mark geklaut. An wen sollten wir uns wenden? Wir kannten ja niemanden. Hallo, koe? Ja, Tata. Šta trebaš? Para. Koliko, sine? Der Großvater hat nicht so viel gehabt und Vater wollte sein geklautes Geld zurück. Es war Sommer. Es muss 39 Grad gehabt haben. Ich bin mit meinem LKW an der slowenischen Grenze gestanden. Die Kolonne war eine giftige Schlange voller Abgase und schwitzender Männer. Die Polizisten am Grenzposten im Schatten haben mit ihren Augen die Pässe gescannt. Sie haben geredet, getrödelt. Und als ich endlich dran war, habe ich die Polizisten gefragt, warum man für ein Land, das man im Schubkarren durchqueren kann, überhaupt einen eigenen Grenzposten braucht. Die Polizisten haben sich etwas zugeflüstert. Dann haben sie ein Dokument ausgefüllt und mir übergeben. Einreiseverbot ist darauf gestanden. An diesem heißen Tag hat sich etwas gelöst. Trotz Hitze bin ich fröhlich den ganzen Weg zurückgefahren, um über Ungarn und Kroatien nach Bosnien zu gelangen. Und so bin ich jahrelang von Graz nach Koposvar und Peć gefahren. Im Casino in Peć leuchtet der Automat verlockend. Ich werfe eine Münze nach der anderen in den Schlitz. Dieses Rot. Dieses Rot beruhigt mich. Der Ivan hatte die Kontrolle übernommen. Und ich habe den Kontakt verloren. Gosni. Ob du an deiner Heimat hängst, weißt du erst, wenn du sie verlassen musst. Das Heimweh hat mich zerfressen. Deshalb habe ich heute keine Kinder. Glaube ich. My body is over the sea. My body is over the ocean. Wenn sich Familien über mehrere Länder erstrecken, fühlt es sich an wie ein überdehnter Muskel. Und in dieser Überdehnung richten wir uns ein. Aber es schmerzt, glaube ich. Es gibt ein Foto. Darauf sitze ich auf Dedo Ivos Schoß. Meine Backen sind mit Schokolade beschmiert. Dedo Ivo hält mich wie eine Puppe. Wenn ich an Dedo Ivo denke, wird alles wirr. Ich glaube, sogar Vater hat Probleme, sich zu erinnern. Doch wenn er in den Spiegel schaut und sich seine Haare kämmt, dann taucht Dedo Ivo wieder auf. Vater wurde zu Dedo Ivo. Und so habe ich Dedo Ivo und Vater in einem. Nur Vater hat niemanden. Wer das Foto gemacht hat, weiß ich nicht. Das war natürlich ich, Kleines. In jeder Familie gibt es Brüche. Unsere verläuft zwischen Dedo Ivo, der jeden Morgen mit einem strahlend weißen Mantel in sein Gasthaus gegangen ist, ein ehrliches Geschäft gemacht hat und sehr gut mit Geld wirtschaften konnte, und uns. Vater und ich sind fahrig, täuschen gerne vor. Uns fehlt die Disziplin. Wenn Dedo Ivo mich heute sehen würde. Was schreibst du da ständig? Ist das überhaupt Arbeit? Vater würde mich in den Arm nehmen, mich verteidigen und lachen. Aber diese Zeit blieb uns nicht. Wir mussten fliehen. Und der Krieg richtet sich nicht nach der optimalen Lebensphase. Er fragt nicht, ob es einem gerade passt, dass er über einen hereinbricht. Er ignoriert alle Termine, die man hat, beim Friseur, beim Arzt oder die Einkäufe, die es zu erledigen gilt. Pass auf! Willst du uns umbringen? Eite, deutsche Kuma. Auf dem Weg nach Bosnien bekommen die Zeiger meiner Uhr müde Augen. Diese Zeiger, die auf Vaters und Mutters müde Augen deuten. Während wir fahren, wird unsere Sprache schwer. Die Wörter verlangsamen sich. Die Erinnerungen können wir kaum noch tragen, weil es so viele sind. Doch in dieser Leere, den endlosen Straßenlinien, die uns zum toten Dedo Ivo führen, und den Klopausen, bleibt nicht viel, außer... Sjetja Schlisse, ein Kokolo. Wie gern wäre ein blau-gelber Ara gewesen, unser kleiner Nymphensittich. Sein Käfig stand neben dem Fernseher. Die schrille Papageienstimme mischte sich in die Reden der Nationalisten. Synchron schimpfte euer Vater vom Sofa aus. Wo ist Kokolo? Im Krieg. Wo bist du, Papa? Jeden Abend vor dem Fernseher. Auf der Suche nach Dedo Ivo. Und ich auf der Suche nach meinem Vater. Noch 6 Monate ist dein Vater geblieben. Im Kugelhagel. Ich habe ihn ermahnt. Fahr sofort zu deiner Frau und deinen Kindern nach Österreich. Du willst doch nicht für diese Deppen sterben. Als er gegangen ist, habe ich ihm einen festen Händedruck gegeben. Ich habe mich umgedreht, bin in die Stube gegangen und habe geweint. An diesem Tag dachte ich, wir werden uns nie wiedersehen. Doch dann war der Krieg vorbei und er kam aus Österreich zu Besuch, abgemagert und abgeschuftet. Wir tauschten ein paar Worte aus, aber es gab nichts mehr zu sagen. Ich konnte ihm nicht erklären, was ich gesehen habe. Nisam umoga objasnit šta sam vidio. A on meni nije mogao objasnit kako je to biti u stranoj. Und er konnte mir nicht erklären, wie es ist, in einem fremden Land zu sein. Tako smo postali stranci jedan drugom. So wurden wir uns fremd. I svako je vodio svoj vlastiti rat. Und jeder führte seinen eigenen Krieg. Ja sam imao protivnike u gostionici. Ich hatte die Gegner im Gasthaus. A njegov najveći protivnik. Sein größter Gegner war er sich selbst. Bio je on sam sebi. Dedo Ivo hat immer gesagt, ich würde ein dunkelhaariges Mädchen mit schwarzen Augen zur Welt bringen. Und dann bist du im Entbindungsheim Jezero in Sarajevo zur Welt gekommen. Tamnoko sa i crnih očiju. Dedo Ivo konnte aus diesen schwarzen Augen lesen. Auch, dass ich die Schuld trage am Krieg. Egal, wie sehr ich sie abschütteln will, die Schuld wurde uns Kindern eingepflanzt. Vor allem jenen, die sich mit ihren Eltern in Sicherheit bringen konnten. Warum wir? Warum nicht die anderen? Wir werden eine Reise machen. Wir fahren im Kreis. Wir fahren zu Dedo Ivo. bereits 8 Stunden im Auto. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Vaters Rauchmund stinkt. Ovo je zadnja granica. Wir steigen an der kroatisch-bosnischen Grenze aus. Betreten die letzte Tankstelle vor der letzten Grenze. Wir kaufen Geschenke. Dobar dan. Dajte mi 2 kafe. I za djecu 1 kamilca. I dajte mi ove bajadere. Koliko vam stoje? 40 kuna. A ove lak za kosu und das Aftershave für Dedo Ivo? 350 kuna. Sve skupa? Ja. 410 kuna. Vater fährt das Auto los. Erst im Auto fällt Mutter wieder ein, dass Dedo Ivo tot ist und sie das Aftershave nicht hätte kaufen müssen. Nach wenigen Minuten die Kolonne. An den Grenzposten eisige Seitenscheiben und mechanische Polizisten. Ein Junge in der Autoschlange neben uns spielt Gameboy. Es stinkt nach Benzin. Kuda ćemo sad? Der Stau ist schuld im Krieg. Idioten. Oder ist es umgekehrt? Dedo Ivo ist gestorben, weil er zu oft auf uns warten musste. An Heiligabend, an seinen Geburtstagen, ist er in seinem Gasthaus auf und ab gelaufen, hat das Lammfleisch vorbereitet, den Salat und die Baklava. Aber wann wir ankommen, das wusste Dedo Ivo nie. Aber egal, wie lange wir an den Grenzen stehen, wir können unser Land nicht zurückholen. Und hier in Österreich fehlt es uns auch an nichts. Und Bosnien vermisse ich so viele Jahre nach seinem Tod kein Deut. Die Erinnerungen sind leichter geworden, die Straßen wieder heller und Vaters Augen haben ihre Müdigkeit verloren. Mittlerweile ist über Dedo Ivos Grab Gras gewachsen. Schönes, grünes Gras. Und manchmal landet eine Krähe auf seinem Grabstein. Bald wird Mutter mich drücken, verweinen. Sie wird auf dem Ehebett sitzen, neben dem offenen Sarg und Gebete sprechen. Ich werde in mein eigenes Gesicht blicken und in jenes meiner Tochter. Ohne Land und ohne Dedo Ivo werde ich auf der Holzbank sitzen, Sama löffeln und mit jeder Stunde blasser werden, bis ich ganz unsichtbar bin. Bis es mich nie gegeben hat, außer auf ein paar vergilbten Fotos. Mein Pass wird den Beamten direkt in die Augen starren, während ich längst verschwunden bin. Im richtigen. Wie im falschen Land. Ali ja nisam mrtav sine moj. Aber ich bin noch nicht tot, mein Sohn. Rata nikada nije bilo. Den Krieg hat es nie gegeben. Samo spava. Ich schlafe doch nur. Sad ne vidiš. Siehst du das nicht? Usnu nema lica. Im Schlaf gibt es keine Gesichter. Sličnosti. Keine Ähnlichkeit. Ni familie. Keine Familie. Ne troši se vrijeme na istova. Man vergeudet keine Zeit nema auf ein Ladezeiten. Ni kasina. Kein Page, kein Casino, keine Politik. Niti politike. U snu nema nedostatka sna. Traum. Kao kad voziš cijelu noć. Kein Mangel an Schlaf. So wie wenn man die ganze Nacht durchfährt. Nema manjka. Ali ni viška. Es gibt keinen Mangel. Niti ima novca. Aber auch kein Überfluss. Kein Geld. Misli spavaju. Die Gedanken schlafen. Kad otvorim oči. Vidim konture. Wach auf! Wach auf! Wenn ich die Augen öffne, sehe ich die Konturen. Häuserruinen. Mit jedem Kilometer kommen wir dem Krieg immer näher. Vielleicht ist der Krieg nie passiert. Vielleicht ist der Krieg nie passiert. Vielleicht ist der Krieg nie passiert. Welches Land ist heute? Welches Land ist heute? Welches Land ist heute? Mach die Heizung an. Mach die Heizung an. Mach die Heizung an. Es ist kalt. Wolkengrau legt sich über meine Augen, als wir die Kolonne hinter uns lassen. Die Umprofortruppen sind längst abgezogen. Die Landstraßen sind gepflastert mit kleinen roten quadratischen Schildern und der Aufschrift Pasimine. Totenköpfe schauen. Wir Flüchtlinge im eigenen Land. Nach Stunden, die alle gleich klingen, breitet sich die Meeresdecke vor mir aus. Ankommen im falschen Land. Vater macht die Autotür auf. Es riecht nach Meer. Die Menschen verhalten sich ruhig und normal. Niemand läuft. Niemand duckt sich. Die Bars und Restaurants sind voll. Ich beobachte die Schiffe am Hafen, die Segelbötchen und die großen Tanker. Tauben kriechen heran. Ich denke an Dedo Ivo und dass er das letzte Mal am Meer war. Und fast ertrunken wäre, niedergerissen von den wuchtigen Wellen. Aber deine Mutter ist in das kalte Wasser gelaufen und dort lag ich wie ein hilfloser Käfer. Was dein Vater gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich saß er im Café und rauchte genüsslich eine Zigarette. Ich zappelte mit Armen und Beinen. Deine Mutter wusste, dass ich nicht schwimmen konnte. Sie zog mich hoch und schleifte mich, dicken Kerl, aus dem Wasser. Sie setzte mich in den Schatten und ich hustete mir die Seele aus dem Leib. Deine Mutter ist mir die liebste Schwiegertochter. Und das habe ich ihr immer gesagt. Ich habe 4 Söhne und 4 Schwiegertöchter. Aber deine Mutter ist mir die liebste. So ein fleißiges Kind. Eingewickelt in ein Handtuch blieb ich für den Rest des Tages auf meinem Schattenfleck sitzen. Ich sagte kein Wort mehr. Aus Scham. Und aus Angst. Es könnte mein letztes sein. Ich öffne die Augen. Dedo Ivo ist tot. Und das Meer ist weit weg. Es sind blasse Stunden, als wir in unserem Dorf Krischewo ankommen. Um das Gasthaus haben sie Freunde und Verwandte versammelt, die wie schwarze, vertrocknete Trauben im Regen stehen. Es ist 12 Uhr. Mir ist kalt. Wie auf unsichtbaren Krücken nähere ich mich dem Gasthaus. Normalerweise würde Dedo Ivo schon auf der anderen Straßenseite auf uns warten. Mit seinem runden Gesicht, der Zahnlücke, seinem silbrig glänzenden dichten Haar und der Elvis-Locke. Die Mülltonne vor dem Gasthaus quillt über. Auf dem Platz liegen Zigarettenstummel. Dedo Ivo hätte längst den Müll entsorgt, die Stummel beseitigt. Mutter fasst mich am Arm und zieht mich durch die Menschenmenge ins Hinterhaus die Treppen hinauf. Der Tod riecht nach Weihwasser. Vater steht unten an der Treppe und schüttelt Hände. Als ich die Wohnung betrete, sehe ich Großmutter auf ihrem Ehebett sitzen. Daneben liegt Dedo Ivo im offenen Sarg. Aber ich traue mich nicht, ihn anzublicken und schaue nur zu Boden. Großmutter drückt mich an sich. Nach der ewigen Fahrt verschwinde ich in ihrer schwarzen Brust. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Uskoro ćemo stići. No, Dedo Ivo već dugo mrtav. I ulice više nemaju imena. Prestao sam pušiti. Ich nehme die erstbeste Ausfahrt, um bei der nächsten wieder auf die Autobahn zurückzukehren. Wir werden noch eine Weile im Kreis fahren. 1998. Und immer 1998. Nach dem Tod von Dedo Ivo? Nakon smrti. Nakon smrti? Ja, Dede Ive. Dede Ive. Mhm. Nakon smrti Dede Ive. Mhm. Ist für Vater plötzlich alles gleich. Za oca. Za oca? Je odjednom sve. Je. Odjednom? Je odjednom sve. Sve? Postalo. Postalo? Jednako. Jednako. Odlično. Sehr schön. Vater hat die Jahreszeiten verloren. Otac. Otac? Je izgubio. Je izgubio? Godišnje doba. Godišnje dob. Doba. Godišnje doba. Odlično. Mhm. So ist das eben. Tako je to. Tako. Tako. Tako je to. Tako je to. Wenn dein eigener Vater oder deine eigene Mutter stirbt. Kad ti umre. Tako je to, kad ti umre. Vlastiti. Vlastiti. Otac. Otac. Ili. Ili. Majka. Majka. Odlično. Bravo. Die Wochen vergehen. Tjedni prolaze. Tjedni prolaze. Also, sie gleiten ihm aus dem Leben wie abgelaufene Gutscheine. Glise muis. Života. Života. Poput. Poput. Isteklih. Istekli. Kupona. Kupona, aber auch. Kupona. Odlično. Blasse Stunden. Bledi Sati von Manuela Tomic. Übersetzung ins Serbokroatische. Teresa Granditz und Davor Frykat. Er sieht uns Kinder aufwachsen. Und doch werden ihm unsere schönsten Jahre nur schemenhaft in Erinnerung bleiben. Mit unserer Kindheit in Südkärnten kann er nichts mehr anfangen. Mit Marie-Louise Stockinger, Ljubiša Lupo Grujčić, Sandi Lopicic, Anna Stefanovic Bilic und Luka Vlatkovic. Seine Sprache verschwindet in unseren Mündern, löst sich auf in dieses Deutsch. Der Nabel der Welt, Vaters Vater und sein Jugoslawien wurden ihm herausoperiert aus dem Herzen. Und jetzt lebt er und arbeitet und zahlt seine Rechnungen. Tongestaltung Manuel Radinger und Elmar Peinelt. Regieassistenz Daniela Gassner. Hospitanz Kasilda Verderber. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Redaktion Elisabeth Zimmermann. Regie Andreas Jungwirth. Und ich suche noch immer nach meinem Vater. Manchmal finde ich ihn. Produktion Österreichischer Rundfunk 2023. Nach Abschluss des Hörspiels habe ich gemerkt, dass es ja nicht nur mir sehr gut getan hat, diese Geschichte aufzuschreiben und es mir auch irgendwie ja aus der Seele zu schreiben, sondern dass auch das Ensemble, das ja auch mehrheitlich aus Schauspielern aus dem ehemaligen Jugoslawien besteht, auch sehr viel damit anfangen konnten und die auch gesagt haben, ja, wir kennen diese Gespräche und wir kennen die Themen. Und da hatte ich auch einfach sehr schöne Rückmeldungen, zum Beispiel von Ljubiša Lupo Grujčić, der in dem Hörspiel den Vater spielt, der gesagt hat, er fühlt sich so verstanden und freut sich, dass ich einer, Zitat, marginalisierten Gruppe eine Stimme gebe, nämlich den Jugoslawen. Und das fand ich angesichts des Krieges und des Hasses, der immer noch in Bosnien, Serbien, Kroatien herrscht, sehr schön, weil das auch wieder zeigt, es gibt ja noch die Jugoslawen, die auch dafür da sind, dass man über diese Ländergrenzen, die nach dem Krieg gezogen wurden, hinweg denkt und auch für das Verbindende zusammenhält sozusagen. Das fand ich sehr schön.

Willst du meinen Lied an deine Leier drehen? Der Organist der Peterskirche kommt öfter in Vaters Gewölbe. Den bitte ich, alles auf Noten zu bringen. In ein paar Tagen können Sie es abholen. Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Noch ein Hinweis. Wenn Sie sich als Hörspielmacherin oder Hörspielmacher versuchen wollen, dann haben Sie ab sofort die Möglichkeit dazu. Der jährliche Kurzhörspielwettbewerb Track 5 ist angelaufen. Ö1 und die Schule für Dichtung suchen gewitzte, innovative und packende Audiogeschichten, die eigens für diesen Wettbewerb konzipiert werden. Die Einreichfrist endet am 9. Jänner 2024. Mehr dazu auf oe1.orf.at/track5. Vielleicht ein Yogakurs oder doch ein Kampfsport. Oder ein Kurzhörspiel produzieren und einreichen beim Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Hör ich zum ersten Mal. Na dann umso nachdrücklicher. Um was geht's da? Auch heuer suchen Ö1 und die Schule für Dichtung spannende, witzige und kreative, bisher unveröffentlichte Audiogeschichten mit einer maximalen Länge von 5 Minuten, einem Originalton und dem Satz: Höre ich zum ersten Mal. Schicken Sie uns Ihr Stück bis spätestens 9. Jänner 2024. Die Siegerprojekte werden mit Geldpreisen ausgezeichnet, in der Ö1 Hörspielgala am 23. Februar präsentiert und danach im Ö1 Hörspielmagazin gesendet. Na dann, zeig mal, was du alles kannst. Mehr Informationen online oe1orf.at/track5. Höre ich zum ersten Mal.